Also bei diesem Knaben, für den Jesus gebetet hat und der danach tot umgefallen ist. Und alle Leute, die sich erschreckt haben, dachten, er ist tot. Da sind die Leute auch zurückgeschreckt und hatten Angst, weil sie von ihrem natürlichen Unglauben beeinflusst worden sind, so zu reagieren, zu glauben, dass eben das Gebet nicht funktioniert hat und dass dieser Mensch jetzt tot ist. Und so ist das eben, wenn man halt seine Sinne über sich herrschen lässt und sich von seinen Sinnen kontrollieren lässt und nicht einfach glaubt. Unabhängig von den fünf Sinnen. Et si on rentre à l'histoire du garçon avec l'épilepsie dans Marc 9, on peut maintenant voir après le disciple, Jésus-Christ a maintenant prié pour Please go ce to Mark garçon, 9, et pour ce garçon, et puis ce garçon est tombé, puis ça semblait comme s'il est mort. Et c'est là où l'incroyance naturelle peut aussi essayer d'entrer. On va lire maintenant Marc 9. Marcus 9. Amen. All the teachers are here. If you read it, you can read it at home. Amen. As your homework, please. Amen. Tu peux lire Marc 9 comme ton devoir à la maison. From verse 25. Marcus 9:25. Marc 9, verset 25. He said, when Jesus saw that the people came running together, he rebuked the foul spirits, saying unto him, Praise the Lord. Hallelujah. You speak to things. Tu sprichst zu den Dingen. Tu as parlé aux choses. Amen. Amen. That dumb and deaf spirit. You know, doctor, we have something to say here. Something is wrong with the ears, with the throat. The ear is saying the dumb and deaf spirit. The spirit behind all these sicknesses and diseases. Ärzte hätten ja irgendeine physische Diagnose gestellt, aber alles hat einen geistlichen Hintergrund und Christus nennt diesen geistlichen Hintergrund beim Namen und sagt, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir. Et les médecins naturels, si par exemple ils voient qu'une personne ne parle pas ou n'écoute pas, ils vont dire, bon, cette personne a une maladie naturelle, mais on peut voir que Jésus-Christ dit qu'à travers chaque maladie, il y a toujours un esprit. He said, I charge thee, come out of him, and enter no more into him. Verse 26. And the spirit cried and rent him sore and came out of him. And he was as one dead, in so much that many said, he is dead. Consider the problem of the disciples. Immediately you would think that nothing worked. Why is it getting worse? Je vais lire verset 25 vite jusqu'à verset 26. Jésus-Christ dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Donc ici on peut voir que le problème des disciples était que oui, c'était l'incroyance. Please believe the word. That's Christ's word. Christos. Mais tu dois croire à la parole de Jésus-Christ. It is incorruptible seed. C'est un unvergänglicher Samen. C'est un grain incorruptible. You choose who to believe. Your five senses or the word of Christ. Dein fünf Sinne oder das Wort that Christos, you spoke to that very thing. Was du zu dieser Sache gesprochen hast. Et toi, tu dois faire la choix. Tu vas croire à la vérité de Jésus. Et tu dois faire le choix entre ce que Jésus-Christ appelle la vérité ou bien le mensonge. Praise the Lord. Hallelujah. The faith and action. Glaube und Handlung. Et c'est la foi et l'action. It is not faith without action. C'est nicht Glaube ohne Handlung. Et c'est pas la foi sans action. And not action without faith. Noch nicht Handlung ohne Glauben. Et c'est aussi, ce n'est pas aussi l'action sans la foi. Amen. Amen. Action without faith. Mean action without Christ. Handlung ohne Glaube bedeutet Handlung ohne Jesus Christus. L'action sans le Christ, ça signifie la foi sans le Christ. I hope you understand. A lot act without Christ. Viele handeln aber ohne Christus. Et beaucoup de gens agissent sans le Christ. Faith is one, but all actions are different. They are not the same. Glaube ist eins, aber Handlungen sind unterschiedlich. Il y a seulement une foi, mais des actions. I hope you understand. Les actions sont différentes. That's Christ. Faith is Christ. Denn der Glaube ist Christus. La foi et le Christ. Your action, the action are different. If you look at here again, Mark 9. He said Jesus acted on this wall. Look at it in verse 27 is the action. Markus 9, Vers 27, das ist die Handlung. Dans Marc 9, verset 27, on peut voir l'action de Jésus-Christ. Verse 26, he prayed. In 26 hat gebetet. Dans verset 25 et 26, il a prié. Verse 27, the action. 27 ist die Handlung. Dans la traduction française, c'est verset 25, Jésus-Christ a prié. Verset 27, il a agi. Amen. But Jesus took him by the hand and lifted him up. And he arose. Amen. He did not pray without action. There are a lot of, you know, sometimes you need action. Sometimes the action is just believing. Hat nicht gebetet, ohne believing zu handeln. And continue to believe. Manchmal ist die Handlung einfach nur glauben, aber die Handlung ist niemals unabhängig von, sollte niemals unabhängig vom Glauben sein, weil sie unabhängig dann von Christus ist. Et la foi et ou bien la prière, après la prière, tu dois toujours agir et puis parfois l'action est aussi seulement de croire Jésus-Christ. Praise the Lord. Again, faith is one. Der Glaube ist eins. Il y a seulement une foi. But actions are different. Aber Handlungen sind unterschiedlich. Il y a des actions différentes. It's like a husband and wife, they are believing the Lord for a baby. You know, after prayer, you go and do the action. Amen. I'm not the one to explain that. Praise the Lord. Amen. It's like, you understand me? If you are sick, and after prayer, you stand up and do what you could not do before. The action must follow. Then if you pray for a child, I thank the Lord for our family that came on Sunday. Ich danke. I could see great victory. Die Handlung Amen. Ist sehr wichtig, beispielsweise wenn es darum geht, dass Ehemann und Ehefrau für einen für Nachwuchs beten, dann ist die Handlung darin, dass diese Eheleute natürlich auch miteinander schlafen. Ne? Du kannst nicht einfach nur sagen, ich glaube daran, ohne danach zu handeln. Oder genauso auch bei gesundheitlichen Sachen, dass wenn du glaubst, dass du gesund bist, dann wirst du dich auch nicht mehr krank verhalten. Du wirst versuchen, wenigstens aufzustehen. Du wirst versuchen, Dinge zu tun, die du sonst nicht tun konntest. Und nicht dich einfach bettlägerisch weiterhin verhalten. Und deswegen danke ich auch dem Herrn für unsere Familie aus Bielefeld. Après avoir prié, par exemple, pour un enfant, la femme et l'homme doivent toujours agir. Praise the Lord. Et c'est la même chose. Not so fast. Et même encore, si par exemple un couple marié prie pour un enfant après la prière, il doit aussi agir. Ou bien si par exemple tu pries pour ta guérison, puis tu crois que tu es guéri, après ta prière tu te lèves et puis tu travailles comme tu travailles parce que tu es déjà guéri. Et je peux voir aussi la victoire dans la vie de notre famille de Bielefeld. Oui. Amen. Amen. You know, faith without work, without action is a dead faith. Der Glaube ohne Handlung ist ein toter Glaube. I hope you know that. In Jakobus lesen wir das. Der Glaube ohne Handlung. Der Glaube ohne Handlung ist ein toter Glaube. Et la foi sans action est morte. Amen. I hope you know it. Ich hoffe, ihr wisst das. Praise the Lord. Halleluja. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Again, faith is one, but all actions are different. It's like the fig tree where Jesus spoke to the fig tree. Amen. He only believed. Are you getting it? He did not do anything. He did not go and just be digging the ground up. It was just spoke. That what was all. But that of the little child, that little boy, you could see he now have to take the child by the hand. You see, the action, they are always different. They are not the same. Der Glaube ist immer eins, nur die Handlungen sind unterschiedlich, auch beispielsweise bei dem Feigenbaum. Jesus hat gesprochen und das war's. Da in diesem Glauben, in diesem Sprechen war schon die Handlung drin. Er musste nicht nochmal zu diesem Ast gehen und ihn rausziehen, sozusagen, um danach zu handeln, was er gesprochen hat, sondern die Handlung war schon in dem Glauben drin. Und deswegen gibt es unterschiedliche Art und Weise, wie man nach dem, was man glaubt, handelt. Es sieht nicht immer gleich aus. Et encore une fois, après la foi, non, il y a toujours une foi, mais des actions différentes. Comme par exemple Jésus-Christ, quand il a cru, il avait la foi pour détruire ce figuier, il a parlé, c'était son action. Ou bien quand, par exemple, après avoir prié pour le garçon avec l'épilepsie, il a pris la main de cet enfant, c'est ça son action. On peut voir que cette action sont toujours différentes. Amen. Amen. When Jesus caused the fig tree, he left. He left and he came back without worries. He left and not going and be worried. Did it work or did not work? Als Jesus den Feigenbaum verflucht hat, ist er sorglos davongegangen und hat einfach nur geglaubt, hat sich keine Sorgen oder Gedanken gemacht, ob das, was er gesprochen hat, wirklich schon zustande gekommen ist. Et quand Jésus-Christ a maudit ce figuier, il a cru et puis il savait que ce qu'il a dit, on va voir aussi l'action après. Il n'a pas douté si ses paroles ont marché ou pas. Amen. Some action, you must do something. Without your action, you know, without your doing something, it will never work. Bei einigen Handlungen musst du etwas aktiv tun. Ohne dein aktives Tun wird es nicht natural funktionieren. Must involve natural things. Da ist eine natürliche Handlung wichtig, sonst funktioniert das nicht. Notwendig. Il y a aussi des actions où toi-même tu dois faire, tu dois agir aussi naturellement, physiquement. Praise the Lord. Hallelujah. You know, when you pray for little children, for example, our family, they in Bielefeld. Amen. Wenn du beispielsweise für kleine Kinder betest, par exemple, tu pries aussi pour tes petits enfants. Amen. And others in Nigeria or Congo or all other places. You know, after praying for children, you know, there is the training part, the physical part of it, that is still involved. Prayer is like a water that you know, without the word, you're pouring water, without seed, pouring water into things in the garden. Something is going to grow. It's not what you like. Und wenn du Kinder beispielsweise für Kinder betest, gibt es aber auch danach einen aktiven Teil, ne? Genauso auch wie bei dem, wie das Gebet erklärt. Das Gebet ist das Wasser. Und der Samen ist aber das Wort. Wenn wir aber immer nur Wasser auf einen samenlosen Boden schütten, wird nur Unkraut wachsen, wird etwas wachsen, was wir nicht ernten wollen. Aber wir müssen erstmal all diesen Samen sehen, bevor wir beten. Deswegen gehört beides zusammen und es ist nicht unabhängig voneinander. Oui, je viens d'expliquer qu'il y a aussi des actions où tu dois agir physiquement et plus naturellement. Et si, par exemple, tu pries pour des enfants, pour tes petits-enfants, tu dois aussi maintenant agir naturellement. Donc, quand tu l'éduques, tu dois éduquer aussi tes enfants et puis leur montrer comment être calme, comment agir selon le Christ. Mais c'est ton action et pas seulement que tu pries pour tes enfants, mais que tu les éduques aussi en Christ. Et puis, on doit savoir si, par exemple, tu as un grain le grain de cet arbre a besoin de l'eau pour grandir et cette eau c'est la prière. Amen. Amen. After prayer, we don't allow the children to live the life they once lived. They have been living before. Yeah, we keep on correcting them in Christ Jesus. Bei der Kindererziehung beispielsweise, nachdem wir für das Kind gebetet haben, passen wir auch unsere Erziehung diesem Gebet an. Wir lassen nicht zu, dass dieses Kind weiterhin so wandelt, wie es vorher gewandelt ist, sich so verhalten hat, wie es sich vorher verhalten hat. Wir passen dieses Verhalten dem Gebet an. Et après avoir prié pour tes enfants, tu ne dois pas permettre qu'ils commencent ou bien continuent à vivre leur vie ancienne. Tu dois les éduquer puis les corriger selon le Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. You keep on correcting them in Christ Jesus. Du korrigierst sie immer wieder in Christus Jesus. Et tu les corriges toujours en Jésus Christ. At all the time. Du korrigierst das Verhalten immer wieder. Et tu corriges leur comportement. And as you keep on correcting them, they become used to Christ. Und während du sie korrigierst, werden sie sich an Christus gewöhnen. Et quand tu corriges tes enfants, ils vont être maintenant habitués à Jésus Christ. Children can even learn easier than even the adults. Und Kinder können sogar noch einfacher sich diese Dinge aneignen als Erwachsene. Et pour les enfants, c'est plus facile d'apprendre des choses que pour les adultes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. After prayer, please act on the word. Nach dem Gebet handle bitte nach dem Wort. What concerning the prayer, act on it. Handle nach der Wahrheit. Action matters a lot. Denn das Handeln ist sehr, sehr wichtig. Et après la prière, tu dois vraiment agir selon la vérité, selon la parole, parce que ton action est plus importante que même ton prière. If you do not know how to act on it, for example, like that of victory, just be praising the Lord and say thank you. Wenn du nicht weißt, wo du da handeln sollst, wie beispielsweise am Feigenbaum, dann sei einfach ein Danksagung, preise einfach den Herrn. Amen. Et si tu ne sais pas comment agir selon ta prière, tu peux seulement glorifier puis louer l'Éternel pour ce qu'il a déjà fait dans ta vie. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So we close to here today. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. So please, if we have anything to say or to add, we